zwar im Nichts. Der Sommer liegt hell auf dem Gesicht. Blick ins Licht, Blick ins Licht. Ein Blick zurück. Sommerträume liegen vor der Tür. Lebensfreude ist ein Teil der. Ins Licht, dein Blick zurück.